weiß Licht tut, wer seine Schuld nicht mit verworfenem Geiz besohlet, indem er sich was Liebes holet. Geld deckt zwar manchen Fehler zu, doch welcher bei den Heiratssachen bloß nach der fetten Tasche führt, auf Reichtum nicht auf Tugend zielt, der wird sein Glück selten machen. Ein ehrlich Herz, ein keuscher Leib ist mehr als alles Gold zu schätzen, worauf nur die ihr Datum setzen, die ihren besten Zeit vertreibt, in der erlangten Mitgift suchen, die, wenn der Kauf einmal geschehen und sie ihr güldes Kreuz besehen, den Geiz allein zu spät verflucht.